scheinet fast, dass mich der Feinde rest, den ich zu groß und allzu schrecklich finde, nicht ruhig bleiben lässt. Doch wenn du mir den Sieg erworben hast, so streite selbst mit mir, mit deinem Kind.